Westlich von Berlin, Ostufer des Jungfernsees. Sonnabend, 4. Juni. Feierliche Eröffnungsgala des Freizeitpavillons für Bundestagsabgeordnete. Ein weiterer Meilenstein für die Wohnlichkeit des Regierens. Helmut Schrader, bauleitender Architekt, wird aufgrund seiner fulminanten Verdienste für die Regierungsneubauten in Berlin die besondere Ehre haben, in Vertretung des Bundestagspräsidenten die Einweihungsrede zu halten. Ein lichtdurchströmter Großpavillon für die Stunden nach der Regierungsarbeit. Versammlungs- und Tagungsräumlichkeiten. Schwimmbad nebst Massagestation und Bundeskegelbahn. Cyberspace Area. 3-Sterne-Restaurant und 3D-Kino. Rauchwarenboutiquen und Juwelierläden. Regierungs- und Parkbank in einem. Ich meine die Abgeordnetenflüge nach Bonn. Jedes Wochenende. Ist doch klar, die ganzen ersten Jahre. Ich meine, gut und schön, aber... Ja, stimmt. Heute Morgen, das ist eine Katastrophe. Das Geruckel. Wenn man dann an die Herbststürme denkt... Und ausgesprochen dilettantisches Bodenpersonal. Also, ich weiß nicht, ob die Spendenkonten auch per Luftpost transferiert wurden. Als ich meine, mit mehr oder weniger halb öffentlich gesponserten Landesvaterflügen, das haut ja auch nicht mehr hin, ne? Siehste, da. Das ist die Wand, die wir gestern noch aufrichten mussten. Da haben sie jetzt frisch geschrubbt und dran genagelt den Bundesgummiadler im Kleinformat. Der Bundesbräuler krächzt und kräht über all das Geschnatter zu seinen Füßen hinweg. Der Strauß hat doch seinerzeit Benzin für Sportflugzeuge aus der Besteuerung genommen. Sportflugzeuge? Das ist eine gute Idee. Ich denke, das sollte einer der ersten Beschlüsse sein. Ließe sich mit Sicherheit auf den Weg bringen, oder? 2 Minuten gebe ich dem Schrader seine Rede noch. Ist es nun an Ihnen, verehrte Damen und Herren Politiker und Regierungsbeamte, diesem Gebäude den Odem einzuhauchen, es mit gelebter Demokratie zu erfüllen. Sie können und mögen nun unter Beweis stellen, dass in einer modernen Republik Politik und Vergnügen, die beiden vermeintlich unvereinbaren Sphären, problemlos harmonieren. Rückgriff 6 Wochen zuvor. Ich werd bekloppt. Na Hand. Solo. Voll aufgespießt. Der Horror. Kein Zweifel. Wieso? Wieso nicht? Wenn ich es Ihnen sage, das ist Wehrenfelds linke Hand. Die Narbe hier ist absolut eindeutig. Geschäftsführer der LEOVA. Vermittlung von Leih- und Fremdarbeitung. Zu gnadenlos ausbeuterischen Konditionen, versteht sich. Prompt aufgefloren und mit ihm seine ganzen Leute. Portugiesen, Polen und als neueste Masche Serben. Frisch rangekarrt. Alle weg vom Fenster. Wo ist dieser Wehrenfeld jetzt? Seit Tagen nicht mehr aufgetaucht, Kommissar. Seine Frau steht am Rand des Nervenzusammenbruchs. Also Mord? Da leg ich meine Hand dafür ins Feuer. Mit Händen sollte man nicht so freigebig sein in diesen Zeiten. Hegen Sie einen Verdacht, wer... Ja. Und zwar? Alle hier. Wenn Sie sich vielleicht etwas genauer... Die ganze Belegschaft. Fragen Sie, wen Sie wollen. Jeder hier wusste, was Wehrenfeld dieses Schwein mit seinen Leuten machte. 15 Stunden am Tag ackern lassen und dann mit Hungerlöhnen abspeisen. Klar, und dann die andere Seite. Schließlich wären da Arbeitsplätze der hiesigen Kumpels weggespart. Und das Ganze im Dienste der feinen Bundesregierung. Haben Sie vielleicht eine etwas dezidiertere Vermutung, was den Verbleib der Leiche anbelangt? Den Verbleib des Rests der Leiche? Ja. Herr Bott, bitte. Überall hier. Die Baustelle ist ja groß genug. Aber der Fundort der Hand... Wo unser Wölfchen die im wahrsten Sinne des Wortes aufgepickt hat. Der Täter konnte ziemlich sicher sein, dass wir drüber stolpern würden, an dieser Stelle. 4 Wochen bis zum Eröffnungstermin. Die Ermittlungen verlaufen offenbar im Sande. Satte Schläge, Wölfchen, wenn ich bitten darf. Die müssen nicht kreisrund sein. Ich bin nicht euer Wölfchen, verdammt noch mal. Und dann den ganzen Tag dieses Mörtelgematsch, da kriegt man so Arme von. Kannst du sehen, was wir haben gearbeitet, Tag und Tag. Und dann rausgeschmissen. Immer nicht gleich heulen. Mich haben sie schließlich auch geschasst. Aber Wolfgang, wie wär's mit einem feinen kleinen Schuss Nitroglycerin drin im Bottich? Sähe die Sache doch schon ganz anders aus, wie? Dem gehörig die Suppe versalzen. Aus dem ganzen Bau hier ein Knickei machen. Wenigstens den Denkzettel dranhängen, der sich gewaschen hat, dass dieses ganze Debakel nicht mit der Leiche von dem unterledigt ist. Für uns jedenfalls nicht. Rache schmecken süß. Och, ich als Chaosforscher hätte da einen wunderbaren Vorschlag. Du sollst deine Soße rühren, Wölfchen. Ich hätte da aber eine Idee. Eine echt geile Idee. Abgeschmissen hast du jedenfalls eine Menge. Ja, kann ja so schlecht nicht gewesen sein. Sag mal, hast du mal ein Tempo, der mir wie ein Rocker machen kann? Hör doch mal zu. kommt drauf an, was du bezahlst. Eli, ich bin's leid. Och, Schraderrat, jetzt habt ihr doch nicht so wegen ein Tempo. Ach ja, ich weiß, ist nicht im Preis inbegriffen, aber so könnt ihr schließlich nicht rumlaufen, wa? Warum kann ich nicht ganz normal? Du kannst doch ganz normal. Da macht er mal keine Sorge, ne? Ganz normal. Bezahlen, ganz normal. Ganz normal bezahlen, wie die anderen auch. Ja, bist wohl ein bisschen besser dotiert. Am Preis soll's, weiß Gott, nicht liegen. Ich will kein Geld. Von dir nicht, Schrader. Weißt du, was ich will dafür? So richtig was Schönes. Was Verworrenes. So Gewürzzeichen und Strichen. So richtig schön gerade gemalt. Kreuzchen, Kurven, Gefühle. Na, du weißt schon. Pingelig, genau und akkurat. Das perfekte Chaos. Pläne, Pläne, wo keine Sau durchblickt. Was willst du eigentlich damit zum Teufel? Oh, ich stehe auf dem Labyrinth. Ich sollte meinen, du hättest was vor damit. Ah. Kannst du ja eine andere suchen. Ist ja schon gut. Ochsenschwanzsuppe mit Eierstich jodbäuerlich. Ich hab die Schnauze gestrichen voll. Der Schmierlappen geht zum Dreck. Solange bis er bricht. Am Schrader führt nun mal kein Weg vorbei, also wirf dich in die Brust. Schnauze voll, hab ich gesagt. Außerdem, ich hab euch doch gerade erst die von der AV. Allgemeinversorgung. Die von der AV besorgt, samt Unterverteilung. Von der Zuleitung die Pläne fehlen noch und die von der Sicherheitsversorgung. Sonst springt sofort der Generator an und die Sicherheitsbeleuchtung leuchtet taghell. Nix dunkel in Festsaal, nix Panik, also. Denkzettel, Rache. Alles schön und gut und wunderschön. Aber ehrlich gesagt, ich hab keinen Bock nicht für euch die ganze Drecksarbeit. Jeder steuert seinen Teil bei, Genossin Ehler. Für die Verfechtung der übergeordneten Ziele. Vieh! Wo die Ökonomie des Regierens darin besteht, die Wahrheit mit Stumpf und Stil aus jeder politischen Erkenntnis und Wirkung zu eskamotieren, da wird Widerstand zur... Leute, alles paletti. Die Abnahme ist durch, die Gutachter packen ihre Klamotten. Jede Menge Nachbesserungen sind angesagt. An praktisch allen neuralgischen Punkten. Hervorragend! Da kann ich also schön dazwischen funken. So ihn müsste man mal anzapfen, so ein Gutachter. Keiner, der die Physik des Ruinierens so gut kennt. Wenn ich dir nicht gut genug bin als Strippenzieher, dann musst du es bloß sagen. Raus hier! Wie, raus hier? Nichts mitkriegen? Bombenalarm! Oh, das ist so langweilig. Zum Kotzen langweilig. Du bist und bleibst unser Nägelbeißer. Bolle, selbst nachdem sie dich gefeuert haben und du nun wirklich absolut nichts mehr zu verlieren hast, hast du den goldenen Jammerlappen redlich verdient. Alle Mitarbeiter bitte sofort die Baustelle verlassen! Beeilung! Beeilung bitte! Ich weiß, Kollegen, das ist schon der 6. Bombenalarm während unserer Bauzeit, aber die könnte scharf sein! Einflugschneise der Alliierten im Zweiten Weltkrieg, wie gesagt. Und Beeilung, bitte. Wir haben unsere Zeit nicht gestohlen. Jede Bauverzögerung ist eine Katastrophe. Hinter die Absperrbänder. Nee, Ele, das nützt nichts. Ich brauche den Plan. Ich muss an die Nabelschnur ran. Am Hauptschalter den Auslösestrom runter. Vorsicht, Solex. Kartebewusstsein ist zuallererst eine Frage des Dichthalts. Das nenne ich sauber, Bot. Erst schickst du mir im Einklang mit den Bestrebungen der freiheitlichen Arbeiterbewegung. Nein. Jauche schlafen in einer Moddergrube. Und dann gibst du mir unverblümt zu verstehen, dass du mir nicht von hier auf 1,50 Meter traust. Wenn die beim Eröffnungstrara die ganzen Fernsehscheinwerfer, das gibt die totale Überlastung. Solex. Der Auslösestrom, also der runtergeschraubte, schmeißt den Hauptschalter raus. Und Ende der Sendung. Aber dafür muss Genosse ich die Werte Solex, wissen. Solex, du sollst dich geschlossen halten. Wer die revolutionäre Disziplin schleifen lässt, den schleift die Revolution. Du müsst nicht denken, du kannst dich hier in meine Ehle reinschleimen, indem du Betriebsgeheimnisse ausplauderst. So, Lex, haltet Moped, komm. Wir immer woanders hin. Nicht vor dem seine Ferkelsohren. Containerdorf. Mobiltoiletten. Na? Streichst du wieder um die Klozeile? Und du? Stundenlang auf Port. Was heißt denn da eigentlich auf der Baustelle zu suchen? Dich haben sie doch entlassen. Die anderen, Solex und Giorgio, gehören doch auch noch zu euch. Ja, und? Hey, ich bin scheiß Jugoserbe, okay. Aber habe Augen im Kopf. Hey, was hast du unter der Jacke, hä? Lass meine Jacke in Ruhe. Ah, Pläne. Aber nicht Baupläne. Elektro? Was macht Polier mit Elektropläne, hä, Bot? Das geht dich in feuchten Kehricht an. Gib die mir sofort zurück. Ihr habt was vor und will ich dabei sein. Herr damit! Ich schmeiß das Scheißhaus um. Wenn du nicht sofort... Schraden! Solex! Ja? Mach mal mit an. Hier drin ist er. Schrade! Schrade! Toilettenkabine nunmehr in Schräglage. Hast du dir das überlegt? Los! Biskumatten, jebot im Boden! Ja, ja, drauf, immer drauf, ihr aus goldenen Westen. Nur knallen, egal ob Belgrad oder Scheißhaus, Hauptsache Platt. Sowas. Irgend sowas, ihr wollt machen hier auch. Ja, genau. Klares Briechen für die Herrschaften, die sich da mit dem Federstrichen 20 mindestens, wenn nicht einen 50-Milliarden-Umzug genehmigen. Wenn sich nicht so fein sind, eine ganze Herrschaft von Fremdarbeitern und Zuarbeitern mal eben kurz vor die Hunde gehen zu lassen. Mich doch auch. Also, was ihr macht nicht ohne mich. Also gut, Polly, die Pläne und du bist dabei. Die Papierrollen gehen zurück an den Vorbesitzer. Bist du wahnsinnig, Bott? Kaderbewusstsein ist zuallererst eine Frage des Dichthaltens. Ja. Jeder, der jetzt noch dazukommt, ist einer zu viel. Na, na, na. Das ist klar, die Zuleitung. Und 910 Ampere am Schalter. Miststift. Was, Papa, ist eben doch zu schmierig, wa? Ja, doch die ganze Zeit geschrieben. Wie in richtige Leben. Alles schmierig. Och, Giorgio, armes Würstchen. Satter Staudruck, wa? Und keine Lust daran. Alle denken so, Portugiesen haben Pickel am Arsch. Ich gedacht, du anders, Elle. Wenn ich die Überlast weiß, wie hoch die ist. Brief und Siegel drauf, den Zusammenbruch kriege ich optimal durchgerechnet. Auf 3 Stellen hinterm Komma. Dass du uns bloß mit deinem Kreuz- und Quergerechnet nicht den ganzen Höllenspaß an der Freud verdirbst. Und hinterher, wenn das Ding gelaufen ist, dann lege ich denen eine glasklare Ursachenanalyse hin. Und schon bin ich der perfekte Gutachter, gemachter Mann. Und Strippenziehen ade. Abriss, bloß um mal einen Abriss durchgerechnet zu haben. Ein Abriss, der noch nicht mal ein Abriss ist, sondern bloß ein brav dosierter Stromausfall. Mann, Solex. Dein Bewusstsein ist genauso ein jämmerlicher Scherbenhaufen wie der, den du anrichten willst. Stromausfall, mehr nicht. Das muss ein revolutionärer Akt sein. Im Sinne der nationalen Einheit der Volkskräfte. Ey, Hauptsache hat Spaß gemacht. Ein revolutionärer Akt. Dass dieser Erlebnistempel des Überbärs hier dran glauben muss. Dem Imperialismus die Brutstätte ausheben. Hier wird kein Küchenkabinett brauchen und kein Kellerkabinett, nicht solange ich einen Finger rühren kann. Jute Brüllblöwe. Altkommunist rettet die weiße Weste der Kapitaldemokratie. Oh, mir kommen die Tränen. Das ist jedenfalls ein Motiv. Aber ihr mit euren privatistischen Anwandlungen. Verlust einer Schale Pommes frites an Mayonnaise. Weißt du was, Bott? Dann mach deinen revolutionären Akt doch allein. Wenn der Einzige ohne Schwachkopf du bist, dann bitte. Du sabotierst Wacker und ich für meinen Teil nehme endlich den Termin beim Arbeitsamt wahr. Und ich mit Billigbus nach Lisboa. Es ist zum Kotzen. Jeder dreht hier seinen eigenen Film. Hey, Giorgio, nimm mal mit. Pickel hin, Pickel her. Hm? Euren Sand da unten an Glühen bringen. Ein revolutionärer Akt. Wenn's du verstehst, was ich meine. Mit mir? Du? So tief ist die gesunken. Ende der Mittagspause. Bürocontainer. Man arbeitet. Kommt's, Luderchen. Ich bin noch im Dauereinsatz. Musst du dir schon was einfallen lassen heute beim Funk oder so? Ich meine, das ist auch richtig Funk. Du weißt schon, was ich meine. Nee. Kein Wort. Naja, dass ich das Gefühl habe, dass ich nicht auf der Arbeit bin. Naja, was besonders eben. Wir könnten es ja mal ohne Honorar probieren. Ich mach das sowieso schon kostenneutral, ja. Bei dir für Laura. Bloß ein paar Papierfetzen. In Spaß im Plan. Stimmt auffallend. Völlig wertlose Allerweltsfetzen. Nichts wert, kein Pfifferling. Schraderatz. Du machst ja selbst die Preise kaputt. Jedermann zugänglich. Die sind in jedem Verteilerkasten zu finden, für jeden, der danach sucht oder nicht danach sucht. Wie bitte? Wie darf ich das verstehen? Ich meine, ach, süßer Schweinezwickel, du. Hände aus meiner Hose, du Luder. Herrlich, runde Ding. Oh, ich halte es nicht aus, deine Finger. Ich rücke jedenfalls keinen Plan mehr aus. Egal, was für einen. Nichts da, esse ich. Hast du gesagt, wir machen mal ohne Honorar, hä? Giorgio, Schatz. Du hier? Was wollen Sie denn hier? Wie sind Sie hier rein? Sie sind doch seit etlichen Wochen entlassen. Ich denke... Ich arbeite. Ich sehe. Und keine Honorar. Ich alles hören. Bloß Verluste. Ja, und? Sauerei. Du gesagt, ich und nur ich. Könnten Sie Ihre Beziehungsdramen vielleicht anderswo austragen? Giorgio, verpiss dir. Du machst mein ganzes Geschäft kaputt. Birne. Treffer 1. Stimmt's rum! Es stimmt's ein, alles! Übersteht keine zwei Minuten, die Kuppel! Los! Und kommen Sie sofort raus da! Abrissbirne. Treffer 2. Nein, Tronto! Nein! Der Fürstring hängt schon total schief! Bau und Aktion und alles kaputt! Scheiß Giorgio! Boot! Boot, nein! Lasstein liegen! Botzstein landet ebenfalls einen Treffer. Boot, komm zurück! Komm zurück, der gefährlich! Der Ausleger des Baggers zerschneidet die Luft wie ein Diskuswerfer. Scheiße, Boot! Heben rechts, ziehen! Boot, ziehen! Gas weg! Boot! Bot, Sie sind ein ganzer Mann. Ein ganzer Mann. Prostetin, müdes Arschrunzeln, die feine Baugesellschaft. Wenn's hochkommt, 3 Tage Verzögerung, 2 Bogenrippen, 1 Handvoll Glasscheiben. Scheiße, scheiße. Der Giorgio, hätte ich nicht für möglich gehalten. Tja, wollte der Ele noch mal imponieren. Und sich selber. Erneuter Vorgriff, 4. Juni. Schrades Rede wird um 21.12 Uhr zum Finale Grande ausholen. In diesem Sinne, bitte ergreifen Sie Besitz von diesem Bauwerk. Und damit habe ich nun die Ehre, das Protokoll zu schließen und zum gemütlichen Teil des Abends überzuleiten. Das Buffet ist eröffnet. Dann. Hey, seid ihr noch da? Ich werde den Deibel tun, mir das Fest entgehen zu lassen. Hat geklappt. Unglaublich. Tatsache pechschwarz. Voll das Schweigewalde. Total hip. Der Sonix ist klasse. Hab ich doch immer schon gesagt. Sehr, sehr gut. Saubere Arbeit. Der ganze Laden knüppelfinster. Black as black can. Und im Handumdrehen klappt dieser ganze schiefe Turmbau zu Babel zusammen. Du sollst nicht für möglich halten. Die Damen und Herren Abgeordneten Sesselfurzen. Während der quietenden Wildsauer. Keilern durch, wo sie glauben, dass irgendeine Tür sein müsste. Dicke Rippe am riskieren. halbe Stunde gibt's erst den Tod, und ich sag euch. Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit. Vom Schweinesystem ist nichts übrig, als wie ein Schweinestall im Dunkeln. Die Gatter knallt zu. Der größte Edelknast, den's je gab. So läuft's gut, Herr Mann. Die ganze Elektrik platt. Komplett platt wie eine Flunder. Dass bloß keine Toten gibt. Wieder zurück in die Gegenwart. Besagter 4. Juni. Der Termin des Bauabschlusses rückt inzwischen rapide näher. Ist ja schon wieder total aus dem Häuschen, Nägelbeißer. Zeitung! Hier in Zeitung! DPA Berlin. Hier, wie die Kripo gestern Abend mitteilte, müsste von gezielten Sabotageakten ausgegangen werden. Sie haben uns. Der entfesselte Baggerfahrer entpuppte sich inzwischen als Aussteiger aus einer Meute kürzlich entlassener Fremdarbeiter, die auf Rache an ihren ehemaligen Arbeitgebern sind. Die haben uns! Aufhören. Uns erwischen als Erste. Entlassen und dann hocken rum hier. Warte mal einen Augenblick, bevor du den letzten Nagel auch noch abbeißt. Also Leute, wenn wir hier noch irgendetwas reißen wollen. Die Welt nicht mehr. Unser Oberdeserteur ist wieder dabei, obwohl die Luft jetzt wirklich anfängt zu brennen. Ruhe, hör was. Ach, bloß die Mutter der Nation. Das Ende von der Fahnenstange. Der Schraderständerpilz rückt keinen Plan mehr raus. Ich hab's mit Engelszungen versucht. Engelszungen? Spuck nicht so große Töne, Bot, ja? Der Schrader hat mir nämlich verklickert, dass die Pläne, für die ich mir ein Bein oder sonst was ausgerissen habe, dass die an jedem Kiosk zu kriegen sind, in ihrem Verteilerdingens rumliegen. Und du, Saftsack, du hetzt was mir jetzt... Was uns fehlt, ist der Generalplan. Schwein Schwarzert. Du bist nicht bloß so ein harmloser DDR-Fossil. Fachrichtung Marxismus, Leninismus, ne? Du bist ein Dreckklumpen, das zeig dir, ja? Du kannst mir mal kreuzweise. Fein, mach dich mal frei inzwischen. Ich hab keinen Spaß mehr an Kropfzeug. An was? Die meint... Ich meine... Die meint uns. Die hat gesagt, Kropfzeug, kann sie uns doch nicht damit meinen. Ich meine... Weck mir euch so an, Kick, ja? Ich fänd's besser, der Bums hier wird fertig. Der baut tät spiegelglatt über die Bühne gehen. Und die feinen Kerls... Und die feinen Herren würden ordnungsgemäß ankommen und hier ihre trüben Regierungsgeschäfte fortsetzen. Zum Wohle der Menschheit. Wie? Und würden zwischen deinen Beinen fröhliche Urständ feiern. Oh. Manus anum lavat. Eine Hand wäscht das andere Arschloch. Und wir sind eben Kruppzeug. Eben. Muss man verstehen. Immerhin hätte sie, wenn diese Politmoll hier zum Stehen kommt, ein eigenes Eros-Stübchen. Madame möchte die Abgeordnete Prominenz abgreifen, sich eine goldene Möse verdienen. Aber du hast ja überhaupt nichts auf die Beine gestellt. Von wegen revolutionärer Akt. Quatsch mit Soße. Ausgetüftelt hat das alle, der alle Flachkopfrechner hier. Oh, danke. Und Portugal Georgi, der jetzt in seinen Knast versauert, der hat die Schraubenziehers angereicht. Und die Idee, die ist unserem Azubi-Wölfchen aus seinen dollen Kürbis gesprudelt. Und die Pläne, die hab ich zusammengebumst. Und du, Bot, nix und wieder nix. Hast brav zugesehen, dicke Reden geschwungen. Ohne Theorie keine Revolution. Dünn Flitsch mit Nachspülung, Bot. Eine Fahnenflucht, jedenfalls Genuss in Ehle kommt zu spät. Wenn du mir noch einmal Genossin nennst, ja, dann springt dir mit nackten Arsch ins Gesicht. Ah ja, da putzt dich mit den Generalplan eben selber zusammen. Herzelein. Und tun Sie mir einen Gefallen. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Sie wiederholen sich. Das habe ich Ihnen bereits zweimal zugesichert. Was wollten die alle hier? Scheiße. Los, abhauen. Wohin? Sind überall. Muss man durch die anderen Fenster gucken. Für uns paar Klassenkämpfer. Ich nicht, ich bin kein Klassenkämpfer. Ich kämpfe für mir selber. Für uns paar Klassenkämpfer, 1000 grüne Mäuse mit Blaulicht. Bis an die Zähne bewaffnet, kugelsichere Hasskappen. Sondereinsatzkommando. Welche Ehre. Schraders Handy. Weiterhin auf Empfang. Jetzt. Wir greifen jetzt zu. 100% wie geplant. Der Ring um den Container ist gezogen, wasserdicht, die Dächer drumherum besetzt, alle in Schussposition. Jetzt hat Dolze die Tür erreicht. Das Ding ans Schloss geklebt und rennt zur Seite. Geben Sie auf! Sie haben keine Chance! Ihr Container ist umstellt von Scharfschützen! Sollten Sie zu den Waffen greifen, fliegt der ganze Container durch die Luft, wie gerade die Tür. Die Sprengladungen sind installiert. Einzeln rauskommen, nacheinander, mit erhobenen Händen. Ich warte. Der Erste, der Zweite, jetzt die Prostituierte. Schade, Sie können Entwarnung geben. Der Vierte, Moment, ist der Polier, dieser Bot, bleibt stehen auf der Türschwelle, er kehrt wieder um. Kommen Sie! Jede Verzögerung ist zwecklos! Sie haben gesagt, das geht ohne Tote vonstatten. Hören Sie sofort auf! Sofort! Da sind Sprengladungen drunter! Der Idiot zertrümmert den Boden vom Container! Aufhören! Kartenhaus. Schraders Pritsche in seinem Bürocontainer zur Seite geklappt. Frau Herner, ich habe Sie hier... Für dich immer noch Mauseschwänzchen, hä? Ich habe Sie hierher bestellt, weil mir gerade vom Bundeskriminalamt das Protokoll eines Telefonats zugefaxt wurde. Aha, so. Zeitgleich Odyssee im Rohbau, Tiefgeschoss. Nachdem er seine Kollegen vom SEK und ihren selbstlosen Einsatz beim Zugriff auf den Sabotagering gewürdigt hatte, sagte der Anrufer aus, dass er die Frage nach der Identität des zerfetzten Leichnams nicht mit letzter Sicherheit beantworten könne, da er aus bekannten Gründen dem Zugriff selbst nicht beigewohnt habe. Aufgrund der Kontakte aber, die er, wie man wisse, bis in die oberste Kommandoebene der Terroristen unterhalten habe, gehe er davon aus, dass zu einer derartigen Kamikaze-Aktion nur der Rädelsführer selbst, der Polier Werner Bott, fähig sei. Flüchtig dürften demnach der Elektriker Olaf Solex und der serbische Leiharbeiter Boris Mirko Bolatovic sein. Wer ist denn der glückliche Bundeskripo-Anrufer, der das alles so genau weiß? Nee, aufpassen. Total zerfranst. 10 kleine Stümperlein. Einer läuft Amok und verheddert sich mit der Abrissbirne. Eine kneift den Schoß zusammen und versackt im Selbstmitleid. Einer setzt sich ins Pulverfass und macht das Feuerzeug an. Da waren's nur noch... Ah, Feigling alle. Bot nicht, kapier das endlich. War eben doch alles andere als bloß ein Schwätzer. Haut uns hier raus, indem er sich selbst in die Luft jagt. Ballert uns den Weg frei und nimmt sich selbst als Munition. Das nenne ich Rückendeckung. Ja, verpisst wie alle. Schnauze, Mensch! Oh. Bolle, jetzt gibt's nur noch uns. Und unser Auftrag ist Botts Testament, seine unvollendete. Auf die Frage, wie und wo genau die finale Sabotageaktion stattfinden solle, beteuert der Anrufer, dass er darüber nichts Genaues wisse. Das Einzige, wovon er aufgrund seiner Undercover-Operation erfahren habe, sei der Termin, pünktlich zur Eröffnungsfeier. Wer, Heike, fragt? Was hatten die denn da bloß für ein Knöllchen auf Strippe? Georg Z., Deckname Giorgio. Giorgio und V, Mann, denk nicht lache. Und sein ganzer schöner Amok-Kladderadatsch, bloß ein abgekartetes Spiel. Ein abgekartetes Spiel, das seine vermeintlichen Kollegen mit Saboteure zu Kurzschlusshandlungen verleiten sollte, was ihm ja nun auch gelungen ist. Du Vieh! Lass den Bot in Ruhe, der kann sich jetzt nicht mehr wehren. Und ich? Was soll ich denn jetzt? Was wollt ihr denn jetzt von mir? Übermorgen ist der vierte. Hier, warte mal. Ja, genau. Hier müssten wir, wenn sich meine Rechnerei nicht völlig verhauen hat, müssten wir hier genau hinter der Abstellkammer für die Putzfrauen sein. Hauptvorteil, Herr Minister. Dafür ist verdammt schlecht gegossen, Betonierer. Los, lass uns durchbohren. Nichts bohren! Bist du des Wahnsinns? Soll der ganze Bau zuhören? Vergiss deine scheiß Bohrmaschine. Wir haben 4 Hände und 50 Stunden Zeit. Los! Ist dreckig hier, wo Armierungseisen. Wahnsinn! Wahnsinn! Das ist... Eine Bombe. Gehäuse vollkommen intakt. Die ist scharf. Verlass dich drauf. Rattenscharf. Wo sind meine ganzen Pläne, die ich Ihnen im Zustand geistiger Unzurechnungsfähigkeit überlassen habe? Und diese verfluchten Maulwürfe, wo sind die? Und was für eine Terroraktion wird da ausgeheckt? Nix. Nicht die Bohne wesig. Nix, was sich draußen vor meiner Möse abspielt. Dann klemmen Sie sich gefälligst dahinter. Das geht nicht so schnell, Schrader, Schatz. Jedenfalls nicht so schnell, wie du kommst. Finger aus meiner Hose. Da verstehe ich nichts von. Kann ich nicht. Müssen wir machen Alarm? Denn ohne, dass wir auffliegen. Und dann ich eben. Du bleibst! Ich erkenne sie doch sofort am Telefon in deinem Kauderwelsch. Du wartest hier. Kriegt der Herr Volkamp bis übermorgen über die Bühne. Bis er die alle eingefangen hat. Wieso? Wer ist denn noch mit von der Partie? Apropos Party, ich bin nur eingeladen, wa? Was ist zum Beispiel mit diesem kleinen Azubi, der sich, wo er geht und steht, als Chaosforscher outet? Das weiß ich doch nicht. Also wirklich, mit Kindern mag ich's nur wirklich nicht. Ja? Zweiter Weltkrieg. So. Und ich sage Ihnen, in 2 Tagen ist der Eröffnung. Brandgefährlich, so, so. Wer sind Sie? Ihr Name? Das tut sehr wohl was zur Sache. Solex, sind Sie's? Wo stecken Sie? Wo ist denn die Bombe? Aufgelegt, verdammt nochmal. Was? Hat einer schon wieder eine Bombe? Der Solex? Ey, Schrader, mach, du musst Bombenwarnung geben. Ich kann nicht bremsen. Ja, Schrader. Sie können fahren, so viel Sie wollen und wo Sie wollen, Herr Kommissar. Vor allen Dingen sollten Sie diesem Lehrling mal auf den Zahn fühlen. Aber der Eröffnungstermin bleibt. Der steht. Sie machen sich keine Vorstellung, was da alles dranhängt. Schrader, Bombenwarnung. Das geht in die Hunderttausende. Das reicht bis in den Terminkalender des Bundeskanzlers. Was heißt hier Fiasko? Das liegt doch bei Ihnen. Schrader, die Bombe. Der Solex. Jedenfalls sind Sie für die Sicherheit verantwortlich und ich für die termingerechte Eröffnung. Baugelände, abgelegene Sandgrube, ein Feuerzeug. Sind Sie verrückt? Wieso? Sie können vom Glück reden, dass Sie zu früh losgeworfen haben und das Zündläppchen sofort wieder ausgegangen ist. Sie können einen Molotow-Cocktail doch nicht direkt vor Ihrer Nase gegen die Wand klatschen. Wenn das Ding funktioniert hätte, die Spritze auf Ihrer Hose, Sie hätten sich gleich selbst mit abgefackelt. Aber jetzt das hier. Wissen Sie, was das ist? Aus dem Film. So. Dann legen Sie mal diesen Schalter um. Den hier? Nein. Der Mann ist doch von allen guten Geistern verlassen. Schade. Den Knaben können Sie getrost vergessen. Durchgefallen. Aber summa cum laude. Schmeißt vielleicht mit Sprüchen um sich, aber niemals mit Bomben. Dass er den Molly ohne Korken in 2 Meter Entfernung gegen die Wand geschmissen hat, das könnte man vielleicht noch unter der Rubrik Hundekaltschnäuzigkeit oder ausgefuchstes Schauspieltalent verbuchen. Aber dass er tatsächlich den Zündmechanismus einer Bombe, das macht ihn keiner. Keiner, der auch nur einen Hauch von Ahnung hat. Keiner, der ein einziges Mal in seinem Leben an einer Bombe geschnuppert hat. Ein Fantasiebündel vielleicht, aber ein Terrorist ist das bunte Kerlchen nicht. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Sonnabend, 4. Juni, kurz vor Einlass zur Eröffnungsgala. Putzfrauenkammer. Und wie ich zurückkomme in den Versorgungsschacht hier hinten, ist der Bolle weg. Nägelbeißer der. Auf und davon. 10 kleine Stümperlein. Hast die ganze Wand also komplett allein durchgeboxt? Ich muss jetzt jeden Augenblick los. Wenn die erlesenen Herrschaften alle drin sind, dann muss ich los. Bevor ich die Bewegungsmelder nicht durchgepitcht habe, da brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Sonst klappt die Automatik sofort die Türen auf. Ach, Trampel! Ist er ja dein Bolle. Sandweibchen. Ist ja nicht so schlecht mit so einer Bohrmaschine im Anschlag. Macht echt Spaß. Bohrmaschine? Werde ich denen umhauen an ihr Bau. Sag schon, was habt ihr angestellt, hä? Oh, scheiße, höchste Zeit. Bin gleich wieder da. Treffen uns im Saal, Seitenwand rechts, klar? Ist es uns gelungen, trotz aller Widrigkeiten? Und es waren ihrer wahrhaftig nicht wenige. Schröders Einweihungsrede, wie gesagt. Bitte ergreifen Sie Besitz von diesem Bauwerk. Und damit habe ich nun die Ehre. Und wie ebenfalls bekannt, der Stromausfall. Hat geklappt. Unglaublich. Tatsache, pechschwarz. Voll das Schweigen im Walde. Solex, alter Junge, bist ja wieder. Gott sei Dank. Saubere Arbeit. Wie hast du uns gefunden? Ich meine, ist doch alles schwarz wie die Nacht. So ja, die grünen Leuchtdinger von Notaussehen, die Uhr. Wahnsinn, stimmt. Verflucht nochmal. Alles ausgefallen. Ist eine verfluchte Nummer zu viel. Erklär dich, Kerl. Die AV, dass die rausgeflogen ist und die Türautomatik, dass die steht. Das ist auch unser Mist gewachsen. Aber dass die Sicherheitsbeleuchtung schweigt wie ein Grab, das ist tödlich. Ich hab hier kein Wort. Sieht aus, als hätte da wer die Batterie zwischen gehabt. Angebohrt. Zeig doch. Na wir. Du, Nägelbeißer, du. Jetzt sag doch, was sagt ihr mit dieser scheiß Batterie? Das wirkt der Solex. Ah, ist sich da vorne irgendwo am Durchackern. Da waren es nur noch. Also jedenfalls, aus der Starterbatterie für einen Notgenerator vom Sicherheitslicht und so was, da sprudelt jetzt lustig die Säure auf dem Boden. Eine Pfütze, die sich gewaschen hat, der ganze Batterieraum. Und morgen, wenn Solex einen kleinen Spuck vorbeigehen, die Rom machen, fährt er wieder ganz und an. Und dann eilt das Ladegerät von der Batterie wieder los, rödelt und ruft heiß und lässt den einen oder anderen Funken springen. Eine fette Knallgas-Explosion. Was reine Blähung. Wunderbare regierungsamtliche Schocktherapie. Und haben wir die Sprinkleranlagen Hanna abgedreht. Und die kommt denn also auch nicht auf Tour, wenn da unten der Batteriekeller und alles Feuer fällt. In einzigen Freuden, Feuerchen, morgen früh, ich sag es dir. Moment mal, das kapier ich erst jetzt. Das geht nach hinten los. Das ist... Wir gehen über Leichen. Wieso? Wir wollten doch bloß noch einen Druck setzen. Oh, Bolle! Bolle, du bleibst hier! Bolle, bleib! Ich mach dich eigenhändig ein! Bolle! Bolle rudert durch das Gedränge davon. Wolfgang hinterher. Wird vom Sog der Panikgesellschaft erfasst und in die andere Richtung geschoben. Unter Tage. Labyrinthische Kellerflure. Oh nein. Dreck. Feuerzeug. Da hinten. Verflucht. Ist hinter mir her. Endlich. Auf der Schwelle der Batteriekammer. Kenschwit, ich hab Feuerzeug in Hand. Ein Funken und Explosion schämen mir Nitroglycerin. Das ist mein Werk. Hab ich angebohrt, Batterie. Aus dem Weg, du Wahnsinn! Oh, Feuerzeug ist mir, gib wieder! Mach Taschenlampe an! Seh nichts schwarz! Zolex, wo Licht? Ich brauche Licht! Alles Säure von Batterie, ganze Pfütze hier, überall Säure! Zolex, Licht! Ah! Meine Hände! Brennt wie hell! Die Augen, Zolex! Du hier, Giorgio? Ich denke, ich habe sie geknastet. Den wolle ich jedenfalls die Liste besser als einer Säure versauern. Oh, Egen. Keine Luft. Aber um ein bisschen zu plaudern, dafür müsste es noch reichen, ne? Wo ist Schwerenfeld? Neue Billigausländer besorgen. Red kein Blech. Ich will wissen, wo du diesen einarmigen Banditen gepackt hast. Red, sonst nimmst du noch mal ein Säurebad. Und dann holt dich keiner mehr auf. Weißer, du? Die Leiche, die zu der Hand warst. Wo ist sie? Abwasserrohr. Wahnsinn. Soll sie haben wenigstens Einsinn. Rohrstopfen zu. Ihr schnappt falsch immer. Stimmt. Aber ihr auch. Ich weiß, Solex, du Trottel. Mindestens du hättest doch wissen müssen, dass, wenn die Aktion wirklich zum Ziel führen soll, zu ihrem wirklichen Ziel, dass man sie dann wenigstens zwei Hierarchiestufen höher hätte ansetzen müssen. Dieser Wehrenfeld ist doch euren hochgepokerten Einsatz am allerwenigsten wert. Ach, wert gewesen. Und Schraders Eröffnungsspektakel ein bisschen verwirbeln. Mein Gott, ein lauer Abendhauch im Wasserglas. Und dafür bringt ihr euch um Kopf und Kragen? Man soll's nicht für möglich halten. Giorgio, willst nicht wissen, wo? Ich meine, Leiche muss doch raus, sonst wird hier Bau wie hieß noch? Schürmannbau. Und noch besser. Steht plötzlich in seiner eigenen Brühe, der Bundesfreizeitschuppen. Heilige Fußwaschung in der eigenen Jauche. Willst nicht wissen, was für Abwasser? Oh nein, kein bisschen. Von Ulrich Land. Es spielten Schrader, Matthias Bonnier, Ehle, Doris Plenert, Kommissar, Walter Gontermann, Bott, Justus Fritsche, Bolle, Peter Davor, Wolfgang, Oliver Brod, Solex, Wolfgang Rüther, Giorgio, Thomas Lang, Headliner Horst Mendroch, sowie Jochen Kolender und Gerion Nussbaum. Ton und Technik Karl-Heinz Stevens und Angelika Bruchhaus. Soundcollage und Mischung Rike Wiebelitz. Regieassistenz Thomas Blockhaus. Regie Jörg Schlüter. Das Projekt wurde gefördert durch die Filmstiftung Nordrhein-Westfalen. Eine Koproduktion von Deutschlandradio Berlin mit Südwestrundfunk 2000.